wie ich nach Rache lechzte. Zähneknirschend rieb er seine Ketten, wenn die Sonne hinter seinem Festungsberg heraufkam. Eine weite Aussicht ist zwiefache Hölle für einen Gefangenen. Der Zugwind, der durch die Luftlöcher seines Turmes pfeifte und die Schwalbe, die sich auf dem eisernen Stab seines Gitters niederließ, schienen ihn mit ihrer Freiheit zu necken und machten seine Gefangenschaft desto grässlicher. Damals gelobte ich unversöhnlichen, glühenden Hass allem, was dem Menschen gleicht. Und was er gelobte, hat er redlich gehalten. Mein erster Gedanke, sobald ich mich freisah, war meine Vaterstadt. Zu wenig auch für meinen künftigen Unterhalt da zu hoffen war, so viel versprach sich mein Hunger nach Rache. Mein Herz klopfte wilder, als der Kirchturm von Weitem aus dem Gehölze stieg. Es war nicht mehr das herzliche Wohlbehagen, wie ich es bei meiner ersten Wallfahrt empfunden hatte. Das Andenken alles Ungemachs, aller Verfolgung, die ich dort einst erlitten hatte, erwachte mit einem Mal aus einem schrecklichen Todesschlaf. Alle Wunden bluteten wieder. Alle Narben gingen auf. Ich verdoppelte meine Schritte, denn es erquickte mich im Voraus, meine Feinde durch meinen plötzlichen Anblick in Schrecken zu setzen. Und ich dürstete jetzt ebenso sehr nach neuer Erniedrigung, als ich ehemals davor gezittert hatte. Die Glocken läuteten zur Vesper, als er mitten auf dem Markte stand. Die Gemeinde wimmelte zur Kirche. Man erkannte ihn schnell. Jedermann, der ihm aufstieß, trat scheu zurück. Er hatte von jeher die kleinen Kinder sehr lieb gehabt. Und auch jetzt übermannte es ihn unwillkürlich, dass er einem Knaben, der neben ihm vorbeihüpfte, einen Groschen bot. Der Knabe sah mich einen Augenblick starr an und warf mir den Groschen ins Gesicht. Wäre sein Blut nur etwas ruhiger gewesen, so hätte er sich erinnert, dass der Bart, den er noch von der Festung mitbrachte, seine Gesichtszüge bis zum Grässlichen entstellte. Aber sein böses Herz hatte seine Vernunft angesteckt. Tränen, wie er sie nie geweint hatte, liefen über seine Backen. Der Knabe weiß nicht, wer er ist, noch woher er kommt. Und doch meidet er ihn wie ein schändliches Tier. Bin ich denn irgendwo auf der Stirne gezeichnet? Oder habe ich aufgehört, einem Menschen ähnlich zu sehen? Weil ich fühle, dass ich keinen mehr lieben kann? Die Verachtung dieses Knaben schmerzte ihn. Denn er hatte ihm Gutes getan und konnte ihn keines persönlichen Hasses beschuldigen. Er setzte sich auf einen Zimmerplatz der Kirche gegenüber. Was ich eigentlich wollte, weiß ich nicht. Doch ich weiß noch, dass ich mit Erbitterung aufstand, als von allen meinen vorübergehenden Bekannten keiner mich nur eines Grußes gewürdigt hatte. Auch nicht einer. Unwillig verließ er seinen Standort, eine Herberge aufzusuchen. Als er an der Ecke einer Gasse umlenkte, rannte er gegen seine Johanne. Sonnenwirt, schrie sie laut auf und machte eine Bewegung, mich zum Arm. Du wieder da, lieber Sonnenwirt. Gott sei Dank, dass du wiederkommst. Hunger und Elend sprach aus ihrer Bedeckung. Eine schändliche Krankheit aus ihrem Gesichte. Ihr Anblick verkündigte die verworfenste Kreatur, zu der sie erniedrigt war. Er ahnete schnell, was hier geschehen sein möchte. Einige fürstliche Dragoner, die ihm begegnet waren, ließen ihn erraten, dass Garnison in dem Städtchen lag. Soldatendirne, rief er und drehte ihr lachend den Rücken zu. Es tat mir wohl, dass noch ein Geschöpf unter mir war im Rang der Lebendigen. Ich hatte sie niemals geliebt. Seine Mutter war tot. Mit seinem kleinen Hause hatte er seine Gläubiger bezahlt. Er hatte niemand und nichts mehr. Alle Welt floh mich wie einen Giftigen. Aber ich hatte endlich verlernt, mich zu schämen. Vorher hatte ich mich dem Anblick der Menschen entzogen, weil Verachtung mir unerträglich war. Jetzt drang ich mich auf und ergötzte mich, sie zu verscheuchen. Es war ihm wohl, weil er nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu hüten hatte. Er brauchte keine gute Eigenschaft mehr, weil man keine mehr bei ihm vermutete. Die ganze Welt stand ihm offen. Er hätte vielleicht in einer fremden Provinz für einen ehrlichen Mann gegolten. Aber ich hatte den Mut verloren, es auch nur zu scheinen. Verzweiflung und Schande hatten ihm endlich diese Sinnesart aufgezwungen. Es war die letzte Ausflucht, die ihm übrig war. Die Ehre entbehren zu lernen, weil er an keine mehr Anspruch machen durfte. Hätten seine Eitelkeit und sein Stolz seine Erniedrigung erlebt, so hätte er sich selber entleiben müssen. Was er nunmehr eigentlich beschlossen hatte, war ihm selber noch unbekannt. Ich wollte Böses tun. So viel erinnere ich mich noch dunkel. Ich wollte mein Schicksal verdienen. Die Gesetze, meinte ich, wären Wohltaten für die Welt, also fasste ich den Vorsatz, sie zu verletzen. Ehemals hatte ich aus Notwendigkeit und Leichtsinn gesündigt. Jetzt tat ich es aus freier Wahl. Zu meinem Vergnügen. Sein erstes war, dass er sein Wildschießen fortsetzte. Die Jagd überhaupt war ihm nach und nach zur Leidenschaft geworden. Und außerdem musste er leben. Aber dies war es nicht allein. Es kitzelte mich, das fürstliche Edikt zu verhöhnen. Meinem Landesherrn nach allen Kräften zu schaden. Ergriffen zu werden, besorgte ihn nicht mehr. Denn jetzt hatte ich eine Kugel für meinen Entdecker bereit. Und das wusste ich, dass mein Schuss seinem Mann nicht fehlte. Er erlegte alles Wild, das ihm aufstieß. Nur weniges machte er auf der Grenze zu Gelde. Das meiste ließ er verwesen. Er lebte kümmerlich, um nur den Aufwand an Blei und Pulver zu bestreiten. Seine Verheerungen in der großen Jagd wurden ruchtbar. Aber ihn drückte kein Verdacht mehr. Sein Anblick löschte ihn aus. Sein Name war vergessen. Diese Lebensart trieb er mehrere Monate. Eines Morgens hatte er nach seiner Gewohnheit das Holz durchstrichen, die Fährte eines Hirsches zu verfolgen. 2 Stunden hatte er sich vergeblich ermüdet und schon fing er an, seine Beute verloren zu geben. Als ich sie auf einmal in schussgerechter Entfernung entdecke. Er will anschlagen und abdrücken. Aber plötzlich erschreckt mich der Anblick eines Hutes, der wenige Schritte vor mir auf der Erde liegt. Er forschte genauer und erkannte den Jäger Robert, der hinter dem dicken Stamm einer Eiche auf eben das Wild anschlägt, dem ich den Schuss bestimmt hatte. Eine tödliche Kälte fährt bei diesem Anblick durch seine Gebeine. Just das war der Mensch, den er unter allen lebendigen Dingen am grässlichsten hasste. Und dieser Mensch war in die Gewalt seiner Kugel gegeben. In diesem Augenblick dünkt es ihn, als ob die ganze Welt in seinem Flintenschuss läge und der Hass seines ganzen Lebens in die einzige Fingerspitze sich zusammendrängte, womit er den mörderischen Druck tun sollte. Eine unsichtbare, fürchterliche Hand schwebte über mir. Der Stundenweiser meines Schicksals zeigte unwiderruflich auf diese schwarze Minute. Der Arm zitterte mir, da ich meiner Flinte die schreckliche Wahl erlaubte. Meine Zähne schlugen zusammen wie im Fieberfrost und der Odem sperrte sich erstickend in meiner Lunge. Eine Minute lang blieb der Lauf seiner Flinte ungewiss zwischen dem Menschen und dem Hirsch mitten inne schwanken. Eine Minute. Und noch eine. Und wieder eine. Rache und Gewissen rangen hartnäckig und zweifelhaft. Aber die Rache gewann's. Und der Jäger lag tot am Boden. Mörder. Man hörte deutlich, dass er Mörder sagte. Als er näher schlich, starb der Mann. Lange stand er sprachlos vor dem Toten. Wirst du jetzt reinen Mund halten, guter Freund? Er trat keck hin, indem er zugleich das Gesicht des Ermordeten auswärts kehrte. Die Augen standen ihm weit auf. Er wurde ernsthaft und schwieg plötzlich wieder stille. Bis hierher hatte er auf Rechnung seiner Schande gefrevelt. Jetzt war etwas geschehen, wofür er noch nicht gebüßt hatte. Eine Stunde vorher, glaube ich, hätte mich kein Mensch überredet, dass es noch etwas Schlechteres als mich unter dem Himmel gäbe. Jetzt fing ich an zu mutmaßen, dass ich vor einer Stunde wohl gar zu beneiden war. Etwas ganz besonders Schreckbares lag für mich in dem Gedanken, dass von jetzt an mein Leben verwirkt sei. Ich wünschte, dass er noch lebte. Ich tat mir Gewalt an, mich lebhaft an alles Böse zu erinnern, das mir der Tod im Leben zugefügt hatte. Sonderbar. Mein Gedächtnis war wie ausgestorben. Ich konnte nichts mehr von alledem hervorrufen, was mich vor einer Viertelstunde zum Rasen gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordtat gekommen war. Noch stand er vor der Leiche. Noch immer. Das Knallen einiger Peitschen und das Geknarre von Frachtwagen, die durchs Holz fuhren, brachten ihn zu sich selbst. Es war kaum eine Viertelmeile abseits der Heerstraße, wo die Tat geschehen war. Er musste auf seine Sicherheit denken. Unwillkürlich verlor er sich tiefer in den Wald. Auf dem Wege fiel mir ein, dass der Entleibte sonst eine Taschenuhr besessen hätte. Und doch fehlte ihm der Mut, nach dem Platz umzuwenden, wo der Tote lag. Er raffte seine ganze Kühnheit zusammen, entschlossen, es mit der ganzen Hölle aufzunehmen, ging er nach der Stelle zurück. Er fand, was er erwartet hatte, und in einer grünen Börse noch etwas Weniges über einen Taler an Gelde. Es war keine Anwandlung von Scham. Auch nicht Furcht, mein Verbrechen durch Plünderung zu vergrößern. Trotz, glaube ich, war es, dass ich die Uhr wieder von mir warf und von dem Gelde nur die Hälfte behielt. Ich wollte für einen persönlichen Feind des Erschossenen, aber nicht für seinen Räuber gehalten sein. Jetzt floh er waldeinwärts. Bis zum hohen Mittage lief ich atemlos. Die Eilfertigkeit seiner Flucht hatte seine Gewissensangst zerstreut. Aber sie kam schrecklicher zurück, wie seine Kräfte mehr und mehr ermatteten. 1000 grässliche Gestalten gingen an mir vorüber und schlugen wie schneidende Messer in meine Brust. Zwischen einem Leben voll rastloser Todesfurcht und einer gewaltsamen Entleibung war mir jetzt eine schreckliche Wahl gelassen. Und ich musste wählen. Ich hatte das Herz nicht, durch Selbstmord aus der Welt zu gehen, und entsetzte mich vor der Aussicht, darin zu bleiben. Geklemmt zwischen die gewissen Quellen des Lebens und die ungewissen Schrecken der Ewigkeit, gleich unfähig zu leben und zu sterben, brachte er die 6. Stunde seiner Flucht dahin. Eine Stunde vollgepresst von Qualen, wovon noch kein lebendiger Mensch zu erzählen weiß. In sich gekehrt und langsam, ohne sein Wissen den Hut ins Gesicht gedrückt, als ob ihn dies vor dem Auge der leblosen Natur hätte unkenntlich machen können, hatte er unvermerkt einen schmalen Fußsteig verfolgt, der ihn durch das Dickicht führte. »Halt!« rufte eine befehlende Stimme. Die Stimme war ganz nahe. Seine Zerstreuung und der heruntergedrückte Hut hatten ihn verhindert, um sich herumzuschauen. Ich schlug die Augen auf, sah einen wilden Mann auf mich zukommen. Seine Figur ging ins Riesenmäßige. Die Farbe seiner Haut war von einer gelben Mulattenschwärze, woraus das Weiße eines schielenden Auges bis zum Krassen hervortrat. Er hatte statt eines Gurts ein dickes Seil um einen grünen, wollenen Rock geschlagen, worin ein breites Schlachtmesser bei einer Pistole stak. Der Ruf wurde wiederholt und ein kräftiger Arm hielt ihn fest. Der Laut eines Menschen hatte ihn in Schrecken gejagt, aber der Anblick eines Bösewichts gab ihm Herz. In der Lage, worin ich war, hatte ich Ursache vor jedem redlichen Mann. Aber keine vor einem Räuber zu zittern. Wer da? Deinesgleichen. Wenn du der wirklich bist, den du gleich siehst. Was hast du hier zu suchen? Was hast du hier zu fragen? Der Mann betrachtete ihn zweimal. Vom Fuß bis zum Wirbel. Es schien, als ob er meine Figur gegen die seinige und meine Antwort gegen meine Figur halten wollte. Du sprichst brutal wie ein Bettler. Das mag sein. Ich bin's noch gestern gewesen. Man sollte darauf schwören, du wolltest auch noch jetzt für nichts Besseres gelten. Für etwas Schlechteres also. Dachte, Freund. Was jagt dich denn so? Ich besann mich einen Augenblick. Ich weiß nicht, wie mir das Wort auf die Zunge kam. Das Leben ist kurz, sagte ich. Und die Hölle währt ewig. Er sah mich stier an. Ich will verdammt sein, oder du bist irgend an einem Galgen hart vorbeigestreift. Das mag wohl noch kommen. Also, auf Wiedersehen, Kamerade. Top. Kamerade. Schrie er, indem er eine zinnerne Flasche aus einer Jagdtasche hervorlangte, einen kräftigen Schluck daraus tat und mir sie reichte. Flucht und Beängstigung hatten meine Kräfte aufgezehrt. Neue Kraft floss mit diesem Erquicktrunk in meine Gebeine und frischer Mut in mein Herz und Hoffnung und Liebe zum Leben. Ich fing an zu glauben, dass ich doch wohl nicht ganz elend wäre. So viel konnte dieser willkommene Trank. Ja, sein Zustand grenzte wieder an einen glücklichen. Denn endlich, nach 1000 fehlgeschlagenen Hoffnungen, hatte er eine Kreatur gefunden, die ihm ähnlich schien. In dem Zustande, worin er versunken war, hätte er sich mit dem höllischen Geiste Kameradschaft getrunken, um einen Vertrauten zu haben. Trunk hat mir wohlgetan, wir müssen bekannter werden. Treibst du das Handwerk schon lange? Was willst du damit sagen? War das schon oft blutig? Ich zog das Messer aus seinem Gürtel. Wer bist du? Ein Mörder. Wie du. Aber erst Anfänger. Du bist nicht hier zu Hause? 3 Meilen von hier. Der Sonnenwirt, wenn du von mir gehört hast. Der Wildschütze Wolf? Der nämliche. Willkommen. Kamerad, willkommen. Das ist brav, dass ich dich endlich habe, Sonnenwirt. Ich kenne dich recht gut. Ich weiß um alles. Die ganze Gegend ist voll von dir. Du hast Feinde. Ein Amtmann hat dich gedrückt, Wolf. Man hat dich zugrunde gerichtet. Himmelschreiend ist man mit dir umgegangen. Weil du ein paar Schweine geschossen hast, die der Fürst auf unseren Äckern und Feldern füttert, haben sie dich jahrelang im Zuchthaus und auf der Festung herumgezogen, haben sie dich um Haus und Wirtschaft bestohlen, haben sie dich zum Bettler gemacht. Ist es dahin gekommen, Bruder, dass der Mensch nicht mehr gelten soll als ein Hase? Sind wir nicht besser als das Vieh auf dem Felde? Und ein Kerl wie du konnte das dulden? Konnte ich's ändern? Das werden wir ja wohl sehen. Aber sage mir doch, woher kommst du denn jetzt und was führst du im Schilde? Er erzählte ihm seine ganze Geschichte. Der Mann, ohne abzuwarten, bis er zu Ende war, sprang mit froher Ungeduld auf. Komm, Bruder Sonnenwert, jetzt bist du reif. Jetzt habe ich dich, wo ich dich brauchte. Ich werde Ehre mit dir einlegen. Folge mir. Wo willst du mich hinführen? Frage nicht lange, folge. Er schleppte ihn mit Gewalt fort. Sie waren eine kleine Viertelmeile gegangen. Keiner von ihnen sprach ein Wort, bis ihn endlich die Pfeife seines Führers aus seinen Betrachtungen aufschreckte. Ich schlug die Augen auf. Eine zweite Pfeife antwortete aus dem innersten Bauch eines Felsen und eine Leiter kam, wie von sich selbst, langsam aus der Tiefe gestiegen. Sein Führer hieß ihn warten, bis er wiederkäme. Erst muss ich den Hund an Ketten legen lassen. Du bist hier fremd. Die Bestie würde dich zerreißen. Damit ging er. Jetzt stand ich allein vor dem Abgrund und ich wusste recht gut, dass ich allein war. Die Unvorsichtigkeit meines Führers entging meiner Aufmerksamkeit nicht. Es hätte mich nur einen beherzten Entschluss gekostet, die Leiter heraufzuziehen, so war ich frei. Meine Flucht war gesichert. Ich gestehe, dass ich das einsah. Mir fing an, vor der Laufbahn zu schaudern, die ich nunmehr betreten wollte. Nur eine schnelle Flucht konnte mich retten. Er beschloss diese Flucht. Schon streckte er den Arm nach der Leiter aus, aber auf einmal donnert's in seinen Ohren. Es umhallt ihn wie Hohngelächter der Hölle. Was hat ein Mörder zu wagen? Was hat ein Mörder zu wagen? Und sein Arm fällt gelähmt zurück. Seine Rechnung war völlig. Die Zeit der Reue war dahin. Sein begangener Mord lag hinter ihm aufgetürmt wie ein Fels und sperrte seine Rückkehr auf ewig. Zugleich erschien auch mein Führer wieder und kündigte mir an, dass ich kommen sollte. Jetzt war ohnehin keine Wahl mehr. Ich kletterte hinunter. Wir waren wenige Schritte unter der Felsmauer weggegangen, so erweiterte sich der Grund, auf welchem sich eine Anzahl von 18 bis 20 Menschen um ein Kohlfeuer gelagert hatte. Sonnenwirt, schrie alles zugleich. Und alles fuhr auf und drängte sich um ihn her, Männer und Weiber. Soll ich's gestehen? Die Freude war ungeheuchelt und herzlich. Vertrauen, Achtung sogar erschien auf jedem Gesichte. Dieser drückte mir die Hand, jener schüttelte mich vertraulich am Kleide. Der ganze Auftritt war wie das Wiedersehen eines alten Bekannten, der einem wert ist. Seine Ankunft hatte den Schmaus unterbrochen, der eben anfangen sollte. Man nötigte ihn, den Willkomm zu trinken. Wildbret aller Art war die Mahlzeit. Und die Weinflasche wanderte unermüdet von Nachbar zu Nachbar. Wohlleben und Einigkeit schien die ganze Bande zu beseelen. Und alles wetteiferte, seine Freude über ihn zügelloser an den Tag zu legen. Man hatte ihn zwischen zwei Weibspersonen sitzen lassen, welches der Ehrenplatz an der Tafel war. Er erwartete den Auswurf ihres Geschlechts. Aber wie groß war seine Verwunderung, als er unter dieser schändlichen Rotte die schönsten weiblichen Gestalten entdeckte, die ihm jemals vor Augen gekommen. Margarete. Die älteste und schönste von beiden ließ sich Jungfer nennen und konnte kaum 25 sein. Sie sprach sehr frech und ihre Gebärden sagten noch mehr. Marie, die Jüngere, war verheiratet, aber einem Mann entlaufen, der sie misshandelt hatte. Sie war feiner, gebildet, sah aber blass aus und schmächtig und viel weniger ins Auge als ihre feurige Nachbarin. Beide Weiber eiferten aufeinander, seine Begierden zu entzünden. Die schöne Margarete kam seiner Verlegenheit durch freche Scherze zuvor. Aber das ganze Weib war mir zuwider. Und mein Herz hatte die schüchterne Marie auf immer gefangen. Du siehst, Bruder Sonnenwert, du siehst, wie wir untereinander leben. Und jeder Tag ist dem heutigen gleich. Kannst du dich also entschließen, an unserer Lebensart Gefallen zu finden?

Räuber, Ulrich Gebauer. Richter, Christoph Banzer. Komposition, Christian Mews. Violoncello, Sonja-Lena Schmidt. Percussion, Roman Fehlken. Technische Realisation, Rudolf Grosser, Ole Halfer und Christian Mews. Regieassistenz, Ilka Bartels. Hörspielbearbeitung und Regie, Harald Krever. Produktion, Norddeutscher Rundfunk 2009. Dramaturgie, Henning Rademacher.